Vollmond ist nicht erwacht in mir diese Sehnsucht. Sehn mich danach, doch halt ich sie nicht. Die Zeit, sie ist nun vergangen. Leben mir. Glaub es kaum, was ich nun fand an diesem Orte danach, doch halt ich sie nicht, die Zeit, sie ist nun vergangen. Wie ein Traum, ein Märchenland, erschien dieses Leben mir. Es kaum, was ich nun fand an diesem Orte schöne Traum in mir. Nun zerbrach.